Telekom-Fernsprecher Liegnitzer Straße 14 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine ehemalige Dönerverpackung aus Aluminiumfolie. Ansonsten, außer zwei Herren, die einen Tisch und Stühle abbauen vor dem Reparaturschnelldienst korrekt, die auch gerade ihre Bierflaschen wegräumen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.